1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute wieder. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, wir beginnen mit Renate und Renate ist 58. Guten Morgen, Renate. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Renate. Kann man mich einigermaßen verstehen? Ja, sehr gut. Ausgezeichnet sogar. Ja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich noch von gestern. Die große Sehnsucht. Die große Sehnsucht, ja. Ja. Welche große Sehnsucht hast du? Ja, erstmal möchte ich noch, bevor ich das vergesse, deinem Team im Hintergrund sehr danken, dass ich mit dir sprechen darf. Sehr gerne. Das ist mir jetzt noch ganz wichtig zu sagen. Ja. So, und meine große Sehnsucht ist, da ich schwer krank bin, dass ich in Frieden gehen kann. Von dieser Welt. Also die große Sehnsucht ist, in Frieden zu sterben? Ja. Heißt das, bald zu sterben? Ja. Ich quäle mich schon sehr, sehr lange mit dieser Erkrankung. Was für eine Erkrankung hast du, Renate? Ja, die ist etwas selten. Die nennt sich Kollagenose und ist eine Autoimmunerkrankung, wo das Immunsystem das Bindegewebe, das Kollagen angreift. Das entzündet sich und da gibt es verschiedene Formen. Auch, also da können sich Organe mit entzünden, Gefäße, Nerven, Knochen, Gelenke, Muskel, Bänder, Sehnen, alles. Ist all das bei dir betroffen mittlerweile? Also ja, innere Organe, ja. Knochen? Innere Organe ist das Herz, die Herzklappen, die Schilddrüse, die Augen, die ganzen Schleimhäute, also auch Magenschleimhaut Sind all diese Stellen entzündet oder geht es noch weiter, dass die sich quasi zersetzen sogar? Ja, das Zweite. Das ist eine richtige Zerstörung des Körpers. Der Körper zerstört sich quasi selbst. Ja. Und auch deine Augen sind betroffen, sagst du. Ja. Kannst du dann überhaupt noch etwas sehen? Ja, also das kann ich. Aber es ist natürlich etwas, jetzt bin ich so aufgeregt. Ja, also schwierig wahrscheinlich alles für dich. Ja, sehr schwierig. Wie viele Jahre insgesamt plagt dich jetzt oder schlägst du dich mit dieser Erkrankung rum? Also festgestellt hat man das 2002. Und da sagte man aufgrund von deren Erfahrung her, das hätte ich mindestens schon 7 bis 10 Jahre unerkannt. Aha, aha. Und ja, man hat Schmerzen, man geht zum Arzt, nicht? Und ja, man hat es nicht erkannt. Aber das ist so ein Stichwort, was du gerade sagst, so wie du es schilderst, also der Körper zersetzt sich quasi von sich selbst aus. Mhm. Das heißt doch, du musst wahnsinnige Schmerzen haben. Ja, habe ich auch. Ich habe Dauerschmerzen. Und ich bekomme auch jetzt, also seit 2008 war ich auf einer Palliativstation und bin auf Morphine eingestellt worden. Die du ständig nehmen musst? Die ich ständig nehmen muss, ja. Kannst du dich bewegen? Ja. Kannst du aufstehen auch alleine? Jein. Also ich krieg das alles noch im Groben und Ganzen hin, aber es ist alles mit sehr viel Anstrengung, mit sehr viel, Pflichtbewusstsein gegenüber sich selbst. Lebst du denn in deiner Wohnung noch Oder wo hältst du dich auf zurzeit? Also, das war so, dass sich das so weit verschlechtert hatte, dass nach diesen Palliativstationen, also ich noch kurz zu Hause war. Mhm. Und dann ins Hospiz kam. Aha. Da war ich ein Vierteljahr. Das war dann, ich rechne mal so nach, 2007, 2008 so in der Kante? 2008 war das, ja. Da warst du schon in einem Hospiz? Ja, also 2007 hat man mir gesagt, ich bin austherapiert, mhm. weil die Medikamente, die es dafür gibt, bei mir nicht gegriffen haben. Das heißt, wenn man in ein Hospiz geht, geht man ja davon aus, dass man in absehbarer Zeit sterben wird. Ja. Aber du bist jetzt nicht mehr in einem Hospiz. Nein, ich bin ein zäher Hund, sage ich jetzt mal so. Nein, das hatte auch mit dem medizinischen Dienst zu tun, die dann sagten, also ja, man weiß bei ihr ja nicht so genau, nicht wann. Ach so, das und war das ist eine Kostenfrage. Im Klartext, denen hat das zu lange gedauert, bis ja. du gestorben bist. Ja. Da musstest du da wieder raus. Richtig. Das ist natürlich auch, wie verkraftet man denn sowas? Man geht ja in ein Hospiz. Das war ein Schock. Das glaube ich. Das habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, immer noch gar nicht so ganz verbunden. Das muss ich schon sagen. Und jetzt liegst du zu Hause? Nein, nein. Ich bin, habe zwar einen Mann, der aber den ganzen Tag arbeiten muss. Hm. Und da so Sachen passiert sind wie Lähmungserscheinungen und Atemnot und all mhm. solche Geschichten, kann ich zu Hause nicht alleine sein. Also ne? Das heißt, du bist jetzt in einem Krankenhaus oder Pflegeheim? Ich bin im Alten- und Pflegeheim gelandet, genau da, wo ich bestimmt in meinem Leben nicht hin wollte. Mhm. Und ich habe zwar ein Einzelzimmer, ja, und sogar eine Terrasse, also Erdgeschoss. Mhm. Ich habe sogar eine Katze hier, die so für die Bewohner so da sind zur Ablenkung und ja, genau, mhm. aber die wohnt bei mir und weil ich ein absoluter Tiermensch bin, mhm. ja. Aber und, dennoch hast du die ja. Sehnsucht zu sterben, du möchtest sterben. Ja. Weil es keine Hoffnung mehr für dich gibt. Erstens gibt es keine Hoffnung. Man kann nichts mehr an dieser Erkrankung machen. Nein, nur noch Schmerztherapie. Und es wird immer schlimmer. Und es wird immer schlimmer werden. Mhm. Ich darf den Faden nicht verlieren. Nein, nein, ist doch gar nicht schlimm. Wenn du verlierst, dann finden wir den schon wieder zusammen. Ja. Es ist so, dass bei dieser Form der Erkrankung wird es, also ich bekomme jetzt schon Flüssignahrung, ich kann gar nichts anderes mehr. Mhm. Ich muss viel, wenn ich Wasser trinke, mit Eiswürfel, also viel kühlen, weil innen das anschwillt auch. Ich stell mir auch ja. vor, dass du nur Haut und Knochen bist. Ja, also mhm. ich habe kein Übergewicht. Ja. Du hast einen Mann, du bist verheiratet, hast du auch Kinder? Nein. Wie ist denn die Beziehung dann zu deinem Mann jetzt zurzeit? Ja, es gibt eigentlich keine mehr. Es gibt keine mehr? In dem Sinne nicht, nein. Weil er eine feste Lebensgefährtin hat. Seit wann? 3 Jahren. Er hat sich also schnell und seit dann abgeseilt. Seit wann? Seit 3 Jahren. Mhm. Das heißt, er hat dich jetzt in dieser schwersten Zeit deines Lebens alleine gelassen. Ja, und das tut mir verdammt weh. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und die Frau ist eben, Entschuldigung, aber sie ist wesentlich jünger natürlich. Mhm. Und hat ein Kind, was jetzt 8 ist. Und das ist mein Mann war immer gegen Kinder. War gegen Kinder. Mhm. Und das war für mich also absolut ein Hammer. Mhm. Wie lange wart ihr denn zusammen? Seit 1984. Seit 84? Mhm. Das ist eine lange Zeit. Und jetzt kümmert er sich gar nicht mehr um dich? Doch. Er kommt einmal die Woche, er macht die Wäsche und Besorgung, ja. Mhm. Aber das Emotionale, ja. Mhm. Also ich betrachte mich eigentlich als geschieden. Mhm. Ja? Freust du dich denn, wenn er kommt? Nein. Würde es dir fast besser gehen, wenn er nicht käme? Ja. Da würde es mir fast besser gehen, ja. Hast du es ihm schon mal gesagt? Nein, weil ich bin von ihm abhängig, auch finanziell, weil meine Rente reicht nicht, um das hier bezahlen zu können. Verstehe. Er muss zuzahlen, ja. Gibt es denn sonst jemanden, der dich noch besucht? Ja, also ich habe eine ganz liebe Nachbarin, die nenne ich immer Gute Fee. Mhm. Wir kennen uns seit 16 Jahren durch die Hunde. Du warst eine Tierfreundin, du bist eine große Tierfreundin. Ich bin ein absolut Tiermensch, ja, Tiermami, sag ich mal. Ich habe immer Tiere aufgenommen. Und die kommt dich oft besuchen, die Dame? Sie kommt mich besuchen. Sie ist selber auch nicht gesund. Und wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Also wenn der eine sich im Krankenhaus rumtrieb, dann habe ich ihre Tiere versorgt und, Aber umgekehrt. Das ist ja in all dem ganzen Unglück und in all der Traurigkeit, ist es ja ein Lichtblick, dass du diesen Kontakt hast. Ja, aber ich mag sie nicht belasten mit Tod und Sterben und weißt du, das... Ich möchte dich darauf jetzt nochmal ansprechen. Das ist ja schon ein gravierender Satz. Man sagt, ich habe die Sehnsucht, bald und friedlich zu sterben. Ja. Ich habe den Sinn verloren. Ja. Dadurch, also Freunde und so sind sowieso alle weg. Da ging's, also gestern hattest du ja den einen Herrn. Ja, den behinderten Mann. Den behinderten Mann. Wo alle Freunde weg waren. Ja. Ja, als die Frau so krank wurde. Ja. Das hast du auch erlebt. Voll und ganz. Und da konnte ich sehr, sehr mitfühlen. Und dem Mann wünsche ich wirklich von Herzen, dass sich viele Menschen melden und dass er da wieder einen Halt für sich finden kann. Du hast Sehnsucht zu sterben, Sehnsucht tot zu sein. Was ist für dich der Tod? Ja. Ich glaube, dass danach was kommt. Ich hatte einen Traum, das erste Mal so gehabt. Und zwar habe ich da geträumt, dass ich vor einem Tor komme und habe meine Oma gesehen, die ich sehr geliebt habe, die ganz wichtig war für mich in meinem Leben. Mhm. Und Entschuldigung, meine zweite Schwiegermutter stand am Tor und meine verstorbenen Tiere und die haben auf mich gewartet. Aber das war ja ein tröstlicher Traum. Ja, aber das Tor ging nicht auf und dahinter war so warmer Nebel, sag ich mal. Mhm. Und eine Stimme, die ich nicht kannte, eine männliche Stimme, sagte ganz lieb zu mir, du kommst, das Tor wird dir noch geöffnet werden, aber deine Zeit ist noch nicht gekommen. Mhm. Und dann musste ich den ganzen Weg wieder zurückgehen im Traum, Verstehe. Und dann bin ich natürlich aufgewacht. Renate, wenn ich dir jetzt von Herzen wünsche, dass das Tor bald aufgeht. Ist das ein guter Wunsch? Darf ich das so wünschen? Ja. Mhm. Denn, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, genug gelitten und ich sehe jetzt nicht mehr den Sinn, als mein Mann. Da hatte er noch keine, zumindest hat er es mir noch nicht gesagt gehabt, so wegfuhr und ich sah ihn so wegfahren, natürlich war ich traurig. Ja. Aber da habe ich dann noch gedacht, ja, er steht zu dir und ist an deiner Seite, dann macht das ja Sinn, noch durchzuhalten. Aber das ist jetzt alles anders. Das, für mich macht das keinen Sinn mehr. Es wartet niemand auf mich, wenn man so will. Mhm. Es gibt niemanden, also ich habe keine eigene Familie, die sind alle schon verstorben. Ich habe keine Kinder und die Familie meines Mannes, ja, da habe ich keinen Kontakt. Mhm. Renate, ich möchte dir sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass wir beide uns noch kennengelernt haben, wenn auch nur über das Telefon. Das freut mich sehr. Und ich wünsche dir, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Ja. Ich wünsche dir für all das, was passieren wird, alles Gute. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich wünsche dir keine Schmerzen, dass du keine Schmerzen hast. Ja, da. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und ich sage dir, dass Hunderttausende von Menschen das jetzt auch wünschen, dass die jetzt auch mit auf den Weg geben. Ja, das wäre schön, wenn man mich oben dann jetzt erhört. Ja. Und ich bald gehen darf in Frieden, ja. Liebe Renate, dann würde ich mich jetzt von dir verabschieden. Mhm. Und bist eine nette Frau. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Michael. Michael ist 28. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian, hi. Und was geht's bei dir, Michael? Ich rufe zum Thema von letzter Woche an. Ich habe meine Strafe verbüßt, war das Thema, ja. Genau, ja. Wobei ich sagen muss, also ich hätte gewollt, dass der Täter seine Strafe verbüßt, der mir was angetan hat. Ah, du bist ein Opfer. Ja. Was ist geschehen und wann? Und zwar bin ich mit 13 Jahren sexuell missbraucht worden von einem Freund der Familie. Wie alt war der Freund der Familie damals? Der war jetzt so alt wie ich bin, 28. Ja. Damals, ja, es war ein entfernter Bekannter von meinem Vater von der Arbeit und hat sich halt so in unsere Familie reingeschlichen, muss man schon sagen, ja. Ist das damals einmal passiert oder oft? Nee, es ging über 2 Jahre, regelmäßig. Über 2 Jahre? Wo ist das denn dann immer passiert? Bei ihm zu Hause. Und wie kam das, dass du nach Hause zu ihm gegangen bist? Wie das damals passieren konnte, weiß ich gar nicht mehr so. Also ich war, glaube ich, in einer schwierigen Phase als Teenager. Ja. Und meine Eltern haben halt gedacht, sie würden mir was Gutes tun, weil dass ich so ein bisschen Ablenkung habe oder ich kann es nicht genau sagen. Mhm. Und da kam dann dieser Kontakt halt dann zustande. Es gab einen sexuellen Missbrauch. Ging er bis hin zu einer Vergewaltigung? Nee, das ist zum Glück nicht passiert. Du hast damals deinen Eltern nichts davon gesagt? Nee. Ich habe meinen Eltern dann erst 2003 davon erzählt und seitdem ging es auch oder geht es auch noch mit meiner Familie immer mehr bergab. Also ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Zunächst die Frage, warum hast du es damals nicht erzählt? Weil ich... Aus Scham? Ja, wie viele andere auch. Hatte ich Schuldgefühle, dass ich dran schuld sein könnte, dass man... Oder hatte er dich bedroht? Wenn du irgendwas sagst, dann macht er das und das. Ja, also direkt gedroht hat er mir nicht. Er hat mir nur mal gesagt, ja, dass er mich lieben würde und dass er hofft oder sich wünscht, dass das nicht ans Tageslicht kommt. Und das reicht ja schon aus, als dass man Druck ausübt auf einen 13-jährigen Jungen. Genau. Dann hast du das im Jahre 2003 deinen Eltern gesagt. Ja, genau. Die normale Reaktion von Eltern müsste doch eigentlich sein, dass für sie eine Welt zusammenbricht und dass man dich in den Arm nimmt und dich versucht zu trösten. Was haben die gemacht? Ja, am Anfang war das auch schon ein Schock für meine Mutter. Wir sind dann auch, oder also meine Mutter wollte mich dann zu verschiedenen Sachen hinschleifen, muss ich schon sagen. Aber ich war, zu der Zeit war ich noch nicht bereit dazu. Ich war in der Ausbildung gewesen und war alles zu viel für mich gewesen und konnte das dann halt noch nicht. Und dann ist das so im Sand verlaufen und war dann lange auch kein Thema mehr. Und warum ist jetzt der Kontakt zu deinen Eltern völlig kaputt? Ja, zu meiner Mutter schon länger. Hat das damit zu tun? Ja, es gibt halt auch noch andere Sachen, die mich stören, aber das ist eigentlich so mit das Hauptthema, weil ich denke mal, meine Eltern, die kommen mit ihren Schuldgefühlen nicht zurecht und wissen nicht so richtig damit umzugehen, weil in damals halt ein riesengroßer Fehler passiert ist. Was für ein Fehler? Ja, dass sie nicht ordentlich aufgepasst haben auf mich. Ach so. Und ich habe ja auch bei dem Täter geschlafen, übernachtet. Mhm. Und also ich bin selbst Vater von 3 Kindern und ich... Also du machst deinen Eltern auch gewisserweise Vorwürfe, dass sie nicht einen richtigen Blick auf dich hatten. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich hätten sie ja dich, wenn sie dich genau beobachtet hätten, auch mitkriegen müssen, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Denke ich auch, ja. Mhm. Und ich bin jetzt letztes Jahr bin ich dann halt in eine Therapie gegangen, eine stationäre. Ja, und dann mussten wir auch noch feststellen, dass mein älterer Bruder auch von dem Täter missbraucht worden ist. Und ja, da sind halt jetzt schon 2 Kinder in der Familie und dass meinen Eltern da schon nichts aufgefallen ist. Ja. Das, wie viel älter ist dein älterer Bruder? 2-3 Jahre so. Ja, so, und wann hat er sich zum ersten Mal geäußert? Also er hat das dann halt mitbekommen, dass ich in einer stationären Therapie bin. Mhm. Und ja, wir haben uns dann halt so ausgetauscht und hatten mir dann halt auch irgendwann... Dann hat er es erzählt. Hat er mir dann erzählt, dass er auch von dem Täter missbraucht worden ist. Hat er es dir zum ersten Mal erzählt, dem ersten Menschen? So genau weiß ich es gar nicht. Aber er hat es auf jeden Fall vorher nicht in der Familie gesagt. Nee, auch nicht. Du hast gerade am Anfang gesagt, dir wäre lieb gewesen, wenn dieser Täter eine Strafe hätte verbüßen müssen. Mhm. Was ist denn nun aus dem Täter geworden? Ja, ich habe dann während meiner stationären Therapie habe ich dann eine Anzeige gemacht. Mhm. Nur leider habe ich diese Anzeige nach meinem 28. Lebensjahr gemacht, 41 Tage danach. Mhm. Und ja, und leider ist es hier in Deutschland so, dass nach 10 Jahren man halt den Täter nicht mehr belangen kann. 10 Jahre nach der eigenen Volljährigkeit, glaube ich, ne? Genau. So ist das. Hm. So ist das. Und da bin ich leider ein bisschen mehr wie einen Monat zu spät gekommen. Weißt du irgendwas über den Täter, was der tut, wo er sich aufhält, wie er lebt? Ich bin vor 2 Monaten nochmal hingefahren. Zu ihm? Ja. Oh, wie mutig. Ja. Vor 2 Monaten bist du hingefahren. Ich habe ihn zufällig dann auch getroffen vor seinem Haus. Mhm. Und habe ihn dann auch angetroffen mit seiner Lebensgefährtin. Da schlug dein Herz sauer. Ja. Das glaube ich. Und an dem Tag habe ich dann halt, muss ich dazu sagen, auch mit meiner Anwältin halt besprochen, dass wir nicht mehr weiter vorgehen. Mhm. Und ich war halt, durch Zufall war ich halt in der Nähe von dem Wohnort. Was hast du ihm denn dann gesagt? Du hast ihn mit seiner Lebensgefährtin getroffen. Was hast du gesagt? Dass ich mich mit ihm unterhalten will, dass ich wollte halt eine Entschuldigung haben von ihm und... Kam es zu der Unterhaltung? Ja, also er hat erst so getan, als ob er mich nicht kennen würde. Ja. Hat sich halt dumm gestellt. Nur, ich bin hart geblieben und bin dran geblieben und wollte halt diese Entschuldigung und dieses ihm vielleicht nochmal die Möglichkeit geben, dass er vielleicht sein Gewissen nochmal... Hast du ihn konkret darauf angesprochen? Ja, genau. Auf der Straße? Ja, also ich saß im Auto drinne, im Auto und habe mit ihm durchs Fenster gesprochen. Und die Lebensgefährtin stand daneben? Nee, also das erste Gespräch war halt erst durch die Beifahrertür, die ich aufgemacht habe und dann sind sie zum Hauseingang und er ist dann nochmal wiedergekommen, alleine, ohne die Lebensgefährtin und hat sich dann neben das Auto gestellt, Fahrerseite, und ich habe dann halt mich durch das offene Fenster mit ihm unterhalten. Hat er sich denn zu der Tat oder zu den Taten bekannt? Nein. Nein? Er hat es abgestritten? Er hat es abgestritten und er müsste sich nicht mit mir unterhalten. Und war er aggressiv? Nee. Nee. Also er hat alles an sich abprallen lassen? Ja, alles. Und, ja. Und ja. Wie hast du dich gefühlt, als du dann da weggefahren bist? Ich war erstmal sehr zitterig und sehr, also ich wusste irgendwie nicht, was ich in dem Moment denken soll. Und ich habe dann versucht, meine Frau zu erreichen, was leider nicht möglich war. Und ja, ich hatte dann noch eine 2 Stunden Autofahrt nach Hause und ja, ging mir vieles durch den Kopf. Findest du es im Nachhinein richtig, dass du es gemacht hast? Ja, ja. Das war das Beste, was ich machen konnte. Und das hat irgendwie das Ganze zum Abschluss gefunden. Also so wie man es halt jetzt sehen kann. Ja, das ist nicht ganz abgeschlossen, das Thema für mich. Aber Du sagst, du hast jetzt Kinder und bist verheiratet. Ja. Bist jetzt 28 Jahre alt. Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, nur das hört man ja oft von Menschen, die so einen sexuellen Missbrauch hinter sich haben, der über so einen Zeitraum, einen gewissen Zeitraum geht. Wie alt warst du, als es das letzte Mal passiert war? Ich war 13, wo es angefangen hat, und es ging so über 2 Jahre. Ja. Also 15, ja. Genau, das ist ja eine ganz wichtige, prägende Zeit, da ist man in der Pubertät. Mhm. Hat dieser Mensch deine Sexualität kaputt gemacht? Komischerweise nicht. Also ich kann mit meiner Frau, also kann ich sehr gute Sexualität ausleben, muss ich schon sagen. Also da kann man von Glück reden, dass das, dass das so gekommen ist. Ja, es hat halt vieles andere in meinem Leben durcheinander gebracht. Ich bin jetzt seit Oktober bin ich nicht mehr arbeiten gegangen, weil ich bin krankgeschrieben. Ich bin Krankenpfleger. Und krankgeschrieben aufgrund seelischer Probleme? Ja, Zusammenbruch. Ging dann nicht mehr. Bist du zurzeit denn noch in einer therapeutischen Behandlung? Also ich gehe einmal die Woche zum Therapeuten. Was auch, also am Anfang lief es halt ein bisschen schleppend, aber jetzt so langsam kommt es halt in die Gänge. Und nach all dem, was jetzt passiert ist, und du hast mit dem nochmal gesprochen, wie würdest du dein Gefühl ausdrücken zu diesem Mann? Ja, Hass, Mitleid auch. Die Sorge, die einen natürlich dann umtreibt, man kann offensichtlich dann juristisch nichts mehr machen, aber die Sorge ist, die hast du wahrscheinlich auch, vor allen Dingen als Vater von Kindern jetzt, dass er das wieder macht oder dass es vielleicht ganz oft noch passiert ist, nicht nur mit euch beiden, sondern mit anderen Jungs auch. Offensichtlich hat das auf Jungs abgesehen. Genau, das war halt meine Hoffnung, dass man irgendwie dem Täter halt mal auf die Finger schaut, was er so macht und ob man vielleicht dann nicht jetzt Kinder, die, was weiß ich, jetzt zurzeit noch betroffen sind durch ihn, irgendwie da helfen kann, aber da sind so, einem die Hände gebunden. So wie die Anwältin das sagt, kann man da nichts mehr machen und die Staatsanwaltschaft wird da auch nichts machen, weil man hat... Natürlich nicht. Das ist dann, wenn die Gesetzeslage so ist, wie sie ist, dann kann man nichts tun. Ja, leider. Lieber Michael, aber sehr, finde ich auch eine sehr mutige Aktion, was du da gemacht hast. Ja. Mann, oh Mann. Also, geht denn dein Bruder jetzt auch in eine therapeutische Behandlung? Na, wir haben vor kurzem jetzt miteinander geschrieben, er hat seine Behandlung abgebrochen. Was ich natürlich nicht so gut finde. Aber immerhin ist das ja eigentlich vielleicht auch ein bisschen stützend, dass ihr beide miteinander reden könnt. Niemand sonst kann es so gut verstehen, wie ihr beide euch gegenseitig. Genau, ja, wir sind jetzt auch seitdem sind wir jetzt viel näher zusammengerückt. Das glaube ich, ja. Mein Bruder, der möchte jetzt gerne hier in unsere Nähe ziehen, weil es liegen doch einige Kilometer zwischen uns und also hat sich schon einiges diesbezüglich getan. Ja. Ich freue mich, dass du sagst, dass deine Sexualität, dass die in diesem Sinne keinen Schaden genommen hat und dass du eine glückliche Familie hast und Kinder. Das ist alles sehr positiv. Ja, danke. Ich wünsche dir natürlich, dass du weiter richtig auf die Füße kommst. Und würde dir jetzt gerne auch, möchte dir gerne jetzt auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, wenn du das möchtest. Ja? Das ist nett, ja. Sehr gerne, Michael. Dann legst du bitte auf und Peter, so heißt er heute Nacht, ruft dich gleich an. Ja, danke. Alles Gute von Herzen dir und deiner Familie. Ja, dir auch. Ja, mach's Dankeschön. Gut. Tschüss. Hier ist Cliff. Cliff ist 30. Guten Morgen, Cliff. Nee, hier ist es Cliff. Weg. Ich glaube, ich war schuld. Ich habe was Falsches gedrückt. Asche auf mein Haupt. Dann machen wir weiter mit Marco. Marco ist 43. Guten Morgen, Marco. Hallo Jürgen, schönen guten Morgen. Hallo Marco, um was geht's? Um was geht's? Ich habe letzte Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag, ja, da meine Freundin, also jetzt ja mittlerweile Ex-Freundin, mit ihrem aktuellen Freund zu Hause bei ihr in Flagranti erwischt, im Bett. Das ist ja das Krasseste, was einem passieren kann als Partner. Das ist wohl richtig. Du warst mit dieser Frau wie lange zusammen? Seit 2006. So ja. Lange? So lange schon? So lange schon, ja. Gut, wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, dass die Beziehung so auch in den ja der letzten 2-3 Jahren schon etwas schwieriger war und es ist einiges vorgefallen und ich bin dann voriges Jahr im September bei ihr ausgezogen, habe mir dann erstmal was Eigenes gesucht in der Nähe, aber... Was ist denn da vorgefallen, so stichwortartig vielleicht, wenn es mir erklärst? Ja, die Hauptsache oder das Hauptproblem, das war zum einen das Geld und zum anderen ja die Treue. Ich war nachher immer bei ihr ein bisschen ja so misstrauisch, weil sie dann immer mal so heimlich am Handy war und wenn ich dann nach Hause kam. Achso, du warst da schon misstrauisch, aber du warst ihr treu. Ich war ihr treu. Ja. Das ist allerdings richtig. Und was ist das mit dem Geld? Wir haben uns im Jahr 2005, da haben wir uns gut kennengelernt und dann ist es dann losgegangen, als sie mir dann erzählt hat, dass sie ein Gewerbe hat, also selbstständig ist und dann hat sie mir dann erzählt, dann mal nachher und da haben wir uns öfters dann getroffen erstmal und dann hat sie mich auf einmal gefragt, ob ich ihr da mal was bezahlen könnte und es wäre im Moment schlecht und so weiter und... Ah, das heißt, du hast da... immer wieder Geld reingepumpt. Ich habe dann ans Finanzamt bezahlt, ich habe dann die Handyrechnungen nachher bezahlt, ich habe dann die Autos bezahlt. Wie viel Geld insgesamt hast du denn bezahlt, so über den Daumen? 21.000 Euro. Ja, das ist natürlich eine Stange Geld. Und ja, und das ist meine Rücklage gewesen, da ich ja mittlerweile auch berentet bin und ja eigentlich nur noch die Rente habe und hatte dann auch nebenher noch gearbeitet, so ein bisschen, was offiziell war und ich auch durfte. Warum bist du mit 43 schon berentet? Psyche. Ja. Ich damals nach der Ehe, ja, oder geschieden und das war ein Rosenkrieg, ja, und der hat mich schon so richtig belastet. Verstehe. Insofern sind dann 21.000 Euro natürlich sehr, sehr wichtiges Geld, was man so auf der hohen Kante hat für Notfälle. Und ich jetzt im Moment hier sitze und auch jetzt sehen muss, wie der die Runden kommt. Ja, die Miete bezahlen muss und so weiter und es ist nicht eine Rücklage mehr da. Jetzt erzähl mir mal, du bist da in die Wohnung gekommen von ihr und sie war gerade zugange mit ihrem heimlichen Lover. Ja, also es war so, ich hatte ja von ihrem E-Mail-Account auch die Zugangsdaten und habe ich dann gelesen, dass sie ihrem ehemaligen Arbeitskollegen geschrieben hat, sie hat einen anderen Freund jetzt. Und ich hatte sie auch schon des Öfteren darauf angesprochen. Ich habe gesagt, du hast jemand anders? Nein. Und stopp mal, du hattest ihre Zugangsdaten für ihre E-Mail. Richtig. Heimlich hast du die. Nein. Sie hat mir die mal gegeben, als mal was ist und so weiter. Und die hat sie auch nie geändert. Und sie war damit einverstanden, dass du da auch so ein bisschen reinguckst ab und zu? Ja, gelegentlich, ja. Als mal was ist und so. Aber und Ja, offiziell wart ihr dann noch zusammen als... Wir waren offiziell noch zusammen und sie hat das auch nie beendet. Aber da bist du misstrauisch geworden durch diesen E-Mail-Kontakt? Die letzte Woche, Freitagnacht, da habe ich noch deine Sendung geschaut und habe mir dann da auch so die E-Mails und da habe ich das gelesen, da ist es mir schlecht geworden und da habe ich mir gedacht, der Typ ist hundertprozentig da. Ja. Und da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin dann hingefahren zu ihr und habe geklingelt und da hat sie nicht aufgemacht und da habe ich mich ins Auto gesetzt und habe gewartet Und da rief sie mich dann übers Handy an und hat gesagt, sie hätte geschlafen. Und da habe ich sie darum gebeten, mal bitte die Haustür aufzumachen. Mhm. Und das hat sie dann allerdings auch getan. Sie ist aber, also es ist bei ihr so, sie daran die Haustür auch von oben aufmachen. Ja. Hat sie aber nicht. Sie ist runtergekommen, mhm, und da hat sie mich versucht abzuwimmeln. Und da habe ich gesagt, hier und in die Wohnung. Und der ist da. Nein, ist keiner da und so weiter. Und dann, als ich dann hochkam... Da war er da. Ja, da hat er sich gerade noch schnell die Hose angezogen. Der kam aus dem Bett gerade. Der kam aus dem Bett und sie sah auch nicht so aus, als ob sie schon geschlafen hätte. Mhm. So, und jetzt? Da hat mich fast der Schlag getroffen. Was hast du denn da gesagt? Und gemacht? Gemacht? Ja, eigentlich überhaupt nicht viel. Ich habe ihr nur gesagt, ja, das gehört sich zwar nicht, sie ist eine Drecksau. Mhm. Und ein verlogenes, ja, der Miststück. Und ich habe ihr gesagt, ich hätte gerne bis am Freitag das Geld. Ist der Typ? Dann habe ich mich umgedreht, Jürgen, und habe mich ins Auto gesetzt und erstmal nach Hause gefahren und habe mich erstmal ausgeheult. Ja. Ich habe gezittert vor Zorn und vor Wut. Na, und klar. Das Problem ist, als ich halt eben unter Umständen dann auch aus der Haut fahren könnte und ich mal in der jungen Jahren damit mal Probleme hatte und... Aber du bist ja nicht aus der Haut gefahren, du hast... Es bringt nichts. Nein, es bringt nichts. Du hast niemanden, du hast nicht zugeschlagen, gar nichts gemacht. Nein. Während du da nochmal sie beschimpft hast, ist der Typ dann abgehauen oder blieb der in der Wohnung? Der blieb da stehen. Ja. So, das war in der Nacht von Freitag auf Samstag, sagst ja du. Nun ist ja fast eine Woche vergangen. Wie habt ihr in der Woche Kontakt gehabt? Nein. Nichts mehr. Ich habe jetzt nur noch erfahren über eine gemeinsame Bekannte, dass sie halt eben gesagt hat, bezüglich dieser 21.000 Euro, die zahlt sie nicht mehr. Sie ist jetzt beim Amtsgericht gewesen und macht Insolvenz. Ach du lieber Gott. Und das ach du heißt, lieber Gott. Ich bin raus aus der ganzen Nummer. Das heißt, das Geld kannst du vergessen? Das kannst du abnehmen. Auf jeden Fall. Oh Mann, wie alt ist sie eigentlich? Sie ist auch 43. Mhm. Mensch, Marco. Du hättest ja eigentlich ein bisschen vorgewarnt sein müssen, ne? Ja, ich weiß allerdings von ihr, gut, es ist noch, ja, sie hat mir dann auch aus dem Auto auch schon mal den Lohn geklaut und... Ja. Du sagst so Sachen, so peu à peu, hast ja gerade schon ein paar Sachen erwähnt. Ja, also, das ist so umfangreich. Und dann hat sie mir den Lohn geklaut und dann hat sie mich da beklaut. Und da habe ich gesagt, sag mal, was ist denn los? Es ist halt, wo ich eins zu ihrer Entschuldigung sagen muss, sie war in einem Arbeitsverhältnis und ja, der hat sie also eigentlich da rund um die Uhr da arbeiten lassen und hat ihr bezahlt in der Stunde 2,38 Euro. Gut, ist ganz mies, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich will dir sagen, ein so ein Beispiel, wenn mir in einer Beziehung jemand den Lohn aus dem Auto oder woher klaut, ist das fast schon das Todesurteil für die Beziehung. Da würde ich noch ein Gespräch führen und dann wäre aber auch finito. Und wenn du schon damals misstrauisch warst, dass da irgendwie das die untreu ist oder so, warum hast du nicht früher die Notbremse gezogen? Ich weiß es natürlich, ich habe keine Ahnung. Du warst verfallen. Ich war, ja. Der Frau verfallen. Irgendwo ja. Sonst wärst du gegangen. Schon, ja. Ja. Jetzt ist einmal die Demütigung und die Verletzung, der Herzschmerz da und das Faktische, das Geld ist nicht da. Ja, und ich jetzt hier sitze und reden muss, und ob ich überhaupt noch über die Runden komme. Das heißt, du musst im Moment mit einer, ich gehe mal davon aus, einer niedrigen Rente irgendwie zurechtkommen. Ja, die beläuft sich mal um die 800 Euro. Mhm. Mhm. Ja, zumal da ja auch schon der Versorgungs- oder Ausgleich schon ab ist, für die geschiedene Frau. Also es ist nicht üppig. Mann, das tut mir leid, Marco. Das tut mir wirklich leid. Aber ich sehe, da gibt es, glaube ich, gar keine Lösung im Moment. Da gibt es gar keine Lösung. Und es ist mir irgendwo halt... Weißt du, was du auf jeden Fall jetzt machen solltest? Ja. Dass du aber jetzt, nachdem das passiert ist, 1000-prozentig die Tür zulässt, falls sie noch irgendwann nochmal ankommt bei dir. Sie wird wieder kommen. Ja, dann musst du aber wirklich hart sein. Wenn du jetzt nicht hart bist, dann hast du aber auch alles wirklich selbst verdient. Das stimmt. Wirklich. Das stimmt. Also jetzt gibt es keine Diskussion mehr. Die Frau, mit der Frau sprichst, würde ich keine Silbe mehr sprechen. Ja, wir haben das ja auch schon viele gesagt und irgendwo habe ich dann gesagt, sie tut mir leid. Nee, nix. Ja, gut, jetzt im Nachhinein. Ja. Ist schon richtig. Und da hätte ich ihr in den Arsch getreten damals. Habe ich jetzt mal. Und da ging mir so unter Umständen besser heute wie jetzt. Ja, ja, aber jetzt muss man sich um das Jetzt kümmern. Jetzt musst du wirklich eiser sein. Das wünsche ich dir. In all dem ganzen Desaster, das musst du schaffen und aushalten. Ja, so schwer war es. Lieber Marco, traurige Geschichte. Ja. Traurige Geschichte. Versuch was daraus zu lernen, ist immer wichtig, wenn man aus so einem Desaster kommt, dass man zumindest einen Schluss zieht, dass einem in der Zukunft sowas nicht nochmal passiert. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja. Alles Gute, lieber Marco. Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, danke, tschüss. So, zweiter Versuch mit Cliff. Hallo Cliff, 30 Jahre alt. Hallo? Hallo, ja. Domian. Cliff, entschuldige, ich habe dich vorhin rausgeschmissen. Kein Problem. Nun bist du da. Ja. Um was geht's? Ich freue mich, dass ich mit dir mal sprechen kann. Ich bin schon lange ein Fan von deiner Sendung. Echt schön. Vielen Dank. Du machst das echt gut. Bei mir geht's um das Thema Sehnsucht. Mhm. Das hatten wir ja gestern. Die große Sehnsucht hatten wir gestern. Genau. Mhm. Bei mir geht's darum, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie zweimal sozusagen meine Seele, mein Seelen, ich irgendwie verloren habe. Nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Du hast, sag es nochmal, du hast das Gefühl, dass du deine Seele... Genau, dass ich mein Ich, mein inneres Ich, dass ich das irgendwie zweimal verloren habe, dass das sozusagen zweimal gestorben ist. Warum? Das kann ich so erklären. Ich bin hier in Deutschland groß geworden. Mhm. Ich bin im Alter von 2 Jahren aus Ghana gekommen. Woher? Aus? Aus Ghana nach Deutschland. Aus Ghana, gekommen. Ich verstehe, ja. Genau. Die Leitung ist ein bisschen schlecht, deswegen frage ich immer wieder nach. Ja, kein Problem. Bei mir ich telefoniere mit dem Handy und der Empfang ist hier ein bisschen schlecht. Mhm. Und wie gesagt, dann bin ich nach London im Alter von 12. Mhm. Dann 3 Jahre da gelebt und dann wurde ich von meiner ghanesischen Familie dann nach Ghana geschickt. Mhm. Weil die das für aus Erziehungsgründen irgendwie für mich gut fanden. Mhm. Dann habe ich in Afrika 2 Jahre gelebt, bin dann wieder zurück nach Deutschland, 98. Mhm. Und irgendwie in diesen 2 Jahren, wo ich dann in Afrika war, da ist, ich weiß nicht, irgendwie ein Knacks oder sowas, habe ich irgendwie einen Teil meiner Persönlichkeit irgendwie da verloren. Verloren klingt ja so negativ. Ist auf jeden Fall negativ, ja. Also ich bin wiedergekommen nach Deutschland, obwohl ich, wie gesagt, im Alter von 2 Jahren herkam, hier groß geworden bin. Mhm. Aber wie gesagt, ich war eben halt da in Afrika und habe auch viel erlebt, viel Gutes auch, viel Negatives auch. Ja, aber ich wollte sagen, ist denn da vielleicht auch etwas so Negatives passiert, dass du dieses Gefühl hast? Ja, wie gesagt, das ist eben halt so gewesen. Meine Mutter hat mich dahin geschickt. Ich hatte eben halt ein bisschen Probleme in der Schule, wie Jugendliche das manchmal haben in England. Die Noten waren nicht die besten, sie war alleinerziehend. Und sie hatte eben halt gedacht, dass das eben halt sich bessern würde, wenn ich da mal das harte Leben in Afrika kennenlerne. Mhm. Und wie gesagt, du kannst eben halt jemand, der in Europa groß geworden ist, den kannst du nicht von heute auf morgen nach Afrika schicken, auch wenn seine Wurzeln da sind. Die Lebensbedingungen sind ja ganz anders da. Ja, vor allen Dingen auch in dem Alter, wo man auch eher noch labil ist und empfindlich. Genau. Aber genau, du hast versuch's nochmal zu formulieren. Die Sehnsucht, die du jetzt hast, formulier's mal weiter. Ich habe Sehnsucht nach dem Cliff, der ich eigentlich war. Ich habe so ein bisschen so Freude verloren. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich das Leben beenden möchte, aber so, ich war ein sehr fröhlicher Mensch früher, immer lebensfroh, habe viel gelacht und weiß ich nicht, das hat sich in den letzten, wie alt warst du, als du dann wieder aus Afrika weggegangen bist? Da war ich knapp 18. Knapp 18. Das war 98, genau. Aber das ist doch nur erklärbar damit, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Oder? Ja, dass irgendwas Schlimmes ist da passiert. Also es hat auf jeden Fall, das war die Angst, genau, das war eben halt die Angst. Meine Mutter hatte mich da hingeschickt mit einem ganz miesen Trick, hatte meinen deutschen Pass behalten, hat mir am Flughafen Heathrow, als ich nach Ghana abgeflogen bin, davor habe ich sie noch gefragt, muss ich da bleiben? Hat sie gesagt, nein, musst du nicht, ist nur Ferien, 1 Monat. Okay, alles klar. Ich verstehe schon, dass du mit Zwang dorthin gekommen bist. Aber genau, wird mir eine Falle gestellt. Es war eine Falle. So, und wenn man das, bist du heute 30 Jahre, wenn das heute noch so nachwirkt, muss doch etwas passiert sein, etwas Konkretes, wo du sagen kannst, das war es, was mich so umgehauen hat. Oder? Das war auf jeden Fall ein Schock. Das war auf jeden Fall ein Kulturschock für mich auch, ne? Mhm. War ein Kulturschock und auch ein sehr großer Vertrauensbruch, weil ich meine, man vertraut natürlich, wem vertraut man mehr als seiner eigenen Mutter. Mhm. Also, und du kannst... Vor also, allem, du, ist es nicht, ich wusste gar nicht, ob ich nach Europa wiederkomme, weil sie hat mein Pass ja behalten. Mhm. Verstehe. Also, es ist dann, du kannst dich ja nichts Konkretes in Afrika erinnern, dass dir da jemand irgendwie Leid angetan hat oder dass du da misshandelt worden bist oder irgendwas. Das kann man nicht sagen. Nein, das nicht. Das ist einfach nur, bei mir ist es so, ich habe mich irgendwie selber verloren. Das ist zwar vielleicht schwer nachzuvollziehen, das ist natürlich aber ich habe irgendwie ein Teil von mir ist irgendwie verloren gegangen. Frag mich nicht, wo der ist. Dann kam ich 98 wieder, war dann knapp 18. Ende 99 wurde ich dann bei der Bundeswehr eingezogen, weil wie gesagt, ich habe auch heute bin dann zur Bundeswehr gegangen und habe dann meinen damals war es ja 10 Monate, habe ich meinen Wehrdienst gemacht. Ja. Und während ich dann in der Bundeswehr war, kurz vorm Ende 2000, habe ich dann ein Mädchen kennengelernt, bin mit ihr dann zusammengekommen. Mhm. Wir waren knapp ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Dann ist das Mädchen schwanger geworden und hatte sich dann, ohne mit mir darüber zu sprechen, wie man das ja als Paar normalerweise macht, hat sich dann entschieden, dass sie das Kind einfach abtreibt. Ach, ihr habt das nicht besprochen miteinander? Wie alt war sie? Sie war 3 Jahre jung und sie war, glaube ich, 15, knapp 16 und ich war 18. Mhm. Hat noch bei der Mutter gelebt und irgendwie hatte die Mutter ihr, Nachhinein erfahren habe, wohl gesagt, sie hat noch keinen Bock, Oma zu werden und müsste das dann alleine großziehen. Hättest du... Wo ich ihr immer gesagt habe, ich bin da, also auch wenn das nicht mehr zwischen uns mal klappen sollte, ja, das heißt, dann du hat das Kind auch nichts mehr zu tun. Genau, das heißt, du hättest gerne das Kind gehabt damals. Auf jeden Fall, Domian, auf jeden Fall. Denkst du, nun ist ja viel Zeit vergangen seitdem, oder einige Zeit vergangen, denkst du an dieses abgetriebene oft, Kind? Sehr oft. Deswegen hatte ich auch gestern mit dem Thema Sehnsucht angerufen, sehr oft. Und das ist eben halt so der zweite Punkt, so, wo ich irgendwie das Gefühl habe, so dieses Kind, was ja leider nie geboren wurde, was sie abgetrieben hat, das war sozusagen so von mir als Vater so ein Seelenverwandter, ne? Mhm. Und kind, das ist ja auch ein Stück weit immer seelenverwandt. Du hast ja nicht nur irgendwie deine DNA da drin, das ist ja irgendwie ein bisschen dem Kind ja irgendwie seelenverwandt. Mhm. Und da dieses Kind nie geboren worden ist, ist das für mich so wie, als ob ein Teil von mir sozusagen auch in dem Moment gestorben ist, wo es abgetrieben wurde. Also damals zwei schlimme Dinge passiert. Einmal dieser Afrika-Aufenthalt und dann die Abtreibung. Mhm. Genau. Ist das so eine starke Identifikation mit dem Kind, dass du dir heute vorstellst, wie es heute vielleicht aussehen würde, wenn es leben würde und wie es... Was für ein Auf jeden Fall, Domian. Ich mache mir darüber schon oft Gedanken in den ganzen Jahren, wie es ausgesehen hätte, vielleicht ob es ein Mädchen gewesen wäre. Mhm. Und wir hatten uns dann nach kurzer Zeit danach dann auch getrennt, aber das war nicht der Grund. Und ich hatte sie dann ein paar Jahre später, wo wir uns mal wieder trafen, nochmal versucht, darauf anzusprechen und sie sagte dann, sie hat immer abgeblockt. Nee, keine Lust darüber zu reden und so. Ich will dir mal sagen, wirklich, es ehrt dich, dass du dir da solche Gedanken drüber machst. Dass dieses Kind nicht da ist und dass dieses Kind damals abgetrieben wurde. Es ehrt dich wirklich. Manch ein Mann und auch manch eine Frau machen sich solche Gedanken nicht im Nachhinein darüber. Das stimmt. Ja. Aber das stimmt. Andererseits finde ich auch, nun ist ja doch sehr viel Zeit vergangen, dass man auch von so einem Unglück loslassen muss, weil du kannst nicht das Unglück dein ganzes Leben lang mit dir herumtragen. Ja, das stimmt. Ja, das könnte auch sein, dass das deine Gegenwart behindert und dich an gegenwärtigem Leben hindert. Ja. Insofern finde ich, wie gesagt, habe ich großen Respekt, dass du daran denkst, aber es darf auch nicht überhand nehmen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ja. was diese Afrika-Geschichte anbelangt, das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr diffizil, das Ganze. Würde ich gerne meinen Psychologen zu Rate ziehen. Dürfen wir dich nochmal anrufen? Ja, gerne. Heute Abend, also gleich noch machen. Der Psychologe heute Nacht heißt Peter. Okay. Ich wünsche dir sehr, dass du diese Zeit irgendwie bewältigen kannst und dass es dir wieder gut geht in Deutschland. Das wünsche ich dir sehr. Auf jeden Fall. Ist ja auch meine Heimat. Ich bin hier groß geworden. Ja, habe ich so verstanden. Und ich habe eben halt, du sagtest gerade eben, ich muss es ja auch irgendwie abschließen. Ich habe mir überlegt, dass ich mir zum Beispiel, um das abzuschließen, ein Tattoo machen könnte von diesem Kind. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sich ein Kind vorstellen, was man leider nie in den Arm hatte, was man nie gesehen hat. Ich weiß aber nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge war. Weißt du, Cliff, vielleicht ist das genau der falsche Weg. Dadurch klammerst du ja noch mehr daran. Wenn du jetzt ein Tattoo machst, dann hast du es noch, du hast es ständig und Jahre und Jahre und Jahre vor Augen. Hm. Eigentlich müsstest du dich verabschieden und loslassen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, Domian, obwohl das Kind nie geboren wurde, das ist ein Teil von mir. Das verstehe ich, ja. Meine, ein Teil von mir, auch weil viele das vielleicht nicht verstehen, der jeden Tag präsent ist. Mhm. Weil nur weil jemand nicht geboren ist, heißt ja nicht, dass er spirituell vielleicht nicht da ist. Absolut. Aber es ist ja auch immer die gleiche Überlegung, wenn man einen geliebten Menschen verliert, wenn der stirbt, ist der Trauerschmerz sehr groß. Das ist ja völlig klar. Ja. Aber man muss auch die Toten loslassen können. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man das für sich tut und vielleicht, wer weiß es, vielleicht tut man das auch für die Toten, dass man sie loslässt. Und so solltest du auch das tote Kind loslassen. Das stimmt. Aber ich habe gedacht, wenn ich ihm ein Tattoo widme, dann hat es sozusagen immer ein Teil. Es ist sowieso immer am Herzen, aber es ist auch ein Teil. Okay, wenn es Körper, vielleicht, dass es mir so Kraft gibt. Ich rede auch manchmal so mit dem Kind, als ob es wirklich da wäre. Es wäre ja heute schon irgendwie 11, 12. Würde ich aber alles nicht mehr machen. Alles nicht mehr machen. Du musst auf Abstand gehen. Mit dem Tattoo, ich bin da skeptisch, aber vielleicht kann mein Psychologe dir auch noch meine Einschätzung dazu sagen. Alright, dann rede ich nochmal mit ihm. Gut, lieber Cliff. Dann leg mal bitte auf und er wird sich gleich bei dir melden. Alles klar, danke nochmal, vielen Dank. Ne? Deine Sendung ist spitze, Domian. Dankeschön, alles Gute, Cliff. Respekt. Tschüss. So, wir haben 1.51 Uhr und wir machen weiter mit der Marlene. Und die ist 18. Hallo, Marlene. Hallo. Hallo. Marlene, weswegen rufst du an? Vom Handy habe ich angerufen. Achso, nee. Warum? Weil ich zum Arrest muss. Weil du zum Arrest musst? Ja. Was für ein Arrest? Im Jugendarrest. Jugendarrest? Was hast du denn angestellt? Ich habe geklaut. Was denn? Und wo? Klamotten und bei H&M. Oje. Was hast du denn genau, wie viel Klamotten gekauft? Gekauft eben nicht, sondern geklaut. Das war eine kleine Mutprobe und mit meiner Freundin und mir. Eine Mutprobe? Ja. Aha. Also das erste Mal hast du das gemacht? Noch einmal bitte. Ich dachte, das hast du das erste Mal gemacht? Ja. Und wie viel hast du denn da geklaut? Ein Wert von 300 Euro. Das war H&M ja schon eine ganze Menge. Ja. Wann war das? Am 6.12.2010. Am 6.12.2010, das ist schon eine Weile her. Ja. Du hast das zusammen mit einer Freundin gemacht. Ja. Wie viel hat die geklaut? Nicht viel. Im Wert von 100 Euro, glaube ich. Und hat die dich angestichelt dazu, kann man das sagen? Gegenseitig. Gegenseitig. Hm. So, jetzt musst du in einen Arrest. Was heißt das genau? Was steht hier bevor? Also ich muss jetzt am Montag eine Woche nach Verden und dann muss ich da halt das absitzen. Ist das ein Gefängnis? Ja. Und wie lange musst du dann da sein? Eine Woche? Eine Woche, ja. Mhm. Dieses Ganze, ich bin so ein bisschen stutzig, das hat das ganze Jahr jetzt gedauert, bis das Urteil jetzt verkündet wurde. Ja, ich hatte ja meine Verhandlung gehabt und dann haben die mir das auch gesagt, dass ich eine Woche rein muss. Mhm. Und jetzt habe ich halt den Brief bekommen am 1.10., dass ich jetzt da rein muss, am 10.10. Für eine Woche? Ja. Was sagen denn deine Eltern? Ja, meine Eltern weiß ich nicht. Also meine Mutter hat das zwar gesehen, aber sie sagt dazu nicht viel. Sie hat mir einfach nur den Brief gegeben und dann war es das auch. Ach, die waren auch nicht bei der Verhandlung dabei? Nein. Ist das Verhältnis nicht gut zu deinen Eltern? Es geht. Also mit meiner Mama verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Mein Papa, den kenne ich ja gar nicht. Ach so, du wohnst alleine mit deiner Mutter? Ja, genau. Und meine Brüder halt auch. Aber ich bin jetzt momentan bei meiner Freundin, also bei meiner anderen Freundin. Ja, also nicht die, mit der du das gemacht hast. Ja. Mhm. Wie war denn das überhaupt? Haben die euch da bei H&M sofort erwischt? Oder wie ging das? Ja. Erzähl also mal. Wir sind halt in die Kabinen gegangen, haben das halt alles abgemacht und sind dann halt rausgegangen und dann hab ich oder meine Freundin haben dann gepiept. Und dann haben sie euch gepackt? Ja, weil eine Detektivin hinter uns her war. Was hast du denn da für ein Gefühl gehabt? Ja, das war voll komisch, weil halt dieser Adrenalinspiegel irgendwie voll hoch ging. Ja, das glaube ich. Und man halt nicht wusste, was jetzt passiert. Und dann mussten wir mit der Polizei zurückfahren und dann war das voll das komische Gefühl. Aber als dann deine Mutter das erfahren hat, wie hat die denn dann zu Hause reagiert? Ja, sie war schon sauer und hat halt gesagt, dass ich das nicht mehr machen soll und dass ich halt meine Strafe dafür kriegen werde, aber mehr auch nicht. Hm. Du hast vorher dir noch nie was zu Schulden kommen lassen? Ja, doch, also ich bin schon öfter schwarz gefahren und dann habe ich dafür 25 Arbeitsstunden gekriegt, aber die habe ich nicht gemacht. Hm. Und deswegen, glaube ich, habe ich jetzt diese eine Woche gekriegt. Ach so, weil du, das soll jetzt der absolute Warnschuss sein, dass du nicht wieder so Sachen machst. Hat man dir erklärt, wie das da zugeht? Du bist ja 18 Jahre alt, junge, erwachsene Frau, ganz jung. Ist das ein ganz normaler Knast? Ja, so. Also da sind auch mehrere drin, die halt auch vielleicht schon was Schlimmeres gemacht haben oder so. Und das weiß ich halt nicht. Wie empfindest du jetzt deine Situation? Ja, ich habe halt ein bisschen Angst davor, weil ich halt meine Freundin nicht habe und meine Freunde allgemein. Mhm. Und ich halt so weit weg bin und ich dann halt nicht weiß, wie ich damit umgehen kann am besten. Du hattest ja sicherlich bei der Gerichtsverhandlung auch einen Rechtsanwalt. Ja. Wie hat der jetzt dieses Urteil so beurteilt? Was hat der gesagt zu der einen Woche? Ja, er hat halt gesagt, dass ich daraus lernen soll und dass ich das halt nicht nochmal machen soll und dass halt auch die eine Woche schnell rumgeht. Also die hätte er nicht verhindern können? Nee. Offensichtlich nicht. Sonst hätte er es ja gemacht. Ja. Nun kann man ja wirklich sagen, eine Woche ist überschaubar. Wenn du jetzt ein Jahr da rein müsstest, dann würde ich mit dir zittern jetzt. Eine Woche ist ja fast so ein bisschen wie Abenteuerurlaub. Mal sehr salopp gesagt. Ja, aber das ist halt auch ein bisschen komisch für mich, weil ich halt nicht weiß, was meine Arbeitgeberin dazu sagen wird und so. Ach, die ist noch gar nicht eingeweiht? Nein, ich wollte da morgen hinfahren. Was machst denn du beruflich? Gastronomie. Was glaubst du denn, wie die darauf reagiert? Was für ein Typ ist sie so? Ja, also normal ist sie halt, im Beruflichen ist sie halt wie eine Chefin und im Privaten ist sie halt wie eine Freundin. Also ich denke, dass sie das schon verstehen wird. Also die Leute in der Gastronomie sind ja relativ locker drauf, alle. Ja. Vielleicht sagt sie, Mädchen, du hast Scheiße gebaut und hoffentlich ist es dir eine Lehre. Da musst du jetzt eine Woche durch. Ist krass, aber ist so. Und danach passiert aber auch nie wieder so etwas in der Richtung. Ist doch bescheuert, Mensch, du bist 18 Jahre alt und machst eine Mutprobe bei H&M Clown. Ja, da war ich ja noch 17. Ja, das ist ja egal. Das ist doch völlig bescheuert. Das ist doch völlig klar, dass man da erwischt wird. Da sind 1000 Kameras und überall sind diese Piepser und weiß ich was. Ja, normal waren wir ja eigentlich ganz schlau, aber... Normal seid ihr schlau, ja. In dem Fall war ich ja doof. Ja, so, weil die Detektivin hinter uns her war. Mann! Also Marlene, die Woche wird rumgehen. Die wird dir nicht, die wird dich nicht kaputt machen, da bin ich sicher. Ja, Nimm es doch einfach mal als interessante Lebenserfahrung mit. Du wirst da Sachen erleben, Leute kennenlernen, das hast du bisher noch nicht so erlebt. Und nimm es wirklich als Warnschuss mit, dass du dir nichts mehr zu Schulden kommen lässt danach. Das muss wirklich die Lehre daraus sein, sonst ist alles sinnlos. Okay. Mensch, nie wieder Knast, muss ganz dick über deiner auf deiner Stirn stehen danach, okay? Ja, mach ich. Alles Gute, Marlene, wir müssen Schluss machen. Viel Glück, okay, und komm gut durch die Zeit. Tschüss. Ja, danke schön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Christoph Gellert. Morgen ist Freitag, da sind wir natürlich auch wieder da mit einer freien Themennacht. Ein Radio ist live, ein Radio der Fernsehen.